ich nicht Emma? Würde ich ein Schwein auf meinem Hof sein? Von früh bis nachts lümmeln, fressen, suhlen, schubbern. Haut an Haut im warmen Stroh. Und wenn dieses beneidenswerte Leben mir eine Fettschwarte wachsen ließ, dann würde ich einen glücklichen Tod sterben und mich von eigener Hand in himmlische Wurst verwandeln. So einfach wäre das. Emmas Glück. Nach dem Roman von Claudia Schreiber. Hörspielbearbeitung Andrea Czesinski. Die Gegend, in der Emma auf ihrem Hof alleine wirtschaftet, nennt man hessisch Sibirien. Wenn Fremde hier verweilen, dann als Unfallopfer im Kreiskrankenhaus. Früher lag Emmas Dorf am Rande von nirgendwo. Seit der Wende im Herzen Deutschlands. Aber davon weiß Emma nichts. Oh. Saustall-Elendiger. Nun guck dir die Schlampe an. Säuft der Kuh aus dem blanken Euter und bekleckert sich von oben bis unten. Setz deine Dienstmütze auf, Henner. Und wisch die Krümel aus dem Mund. Hör doch mal auf mit deiner Spucke. Stinkst nach Tabakbrühe. Bist hier als Amtsperson. Mit schön schlechter Nachricht. Da musst du was hermachen, Henner. Jetzt kommt das auch noch mit Gewehr gesprungen. Deckung! Willst du machen, dass du vom Hof kommst, du Sesselfurzer, du? Den Schrieb kannst du gleich wieder mitnehmen, Henner. Mach dich weg mit deinem rostigen Bullenkäfer. Emma, mach's mir doch nicht noch schwerer, du. In Knast bringen kann er dich für einen Sesselfurzer. Von wegen Beamtenbeleidigung, du. Und Bedrohung mit Waffengewalt. Und überhaupt, wie das aussieht. Schande fürs ganze Dorf, sowas. Mach dich ins Auto, Mutti, oder du kommst nie mehr mit. Emma, dein Termin ist morgen in 3 Monaten. Bis dahin musst du geräumt haben. Die Tiere sind Versteigerungsmasse. Ich geb dir gleich eine Masse. Wer mir den Hof wegnimmt, den stech ich ab, das schwör ich dir. Emma, das will ich jetzt nicht gehört haben. Ich weiß ja, dass du gut töten kannst. Hau ab, Henner, oder ich schieß dir deine Radieschen ab. Zieh doch endlich zu mir, du dumme Kuh. Wenn du die da abgeschafft hast, kannst du mich haben, Henner. Du bist doch kein Mann, du Dorfpolizist, du. Statt Pistole hast du doch nur deine Mutti im Halfter. Der Amtsbrief liegt auf dem Hühnerhackklotz, unter Zeugenschaft abgegeben. Ich kann züchten und schlachten, bis ich wund und krumm bin. Erklär mir das mal, ha? Was früher für alle gereicht hat, reicht nicht mal mehr für mich. Und ich brauch doch gar nichts. Was soll ich denn machen? Den Hof jedenfalls bist du los, Emma. Kein Appel und kein Ei kriegt das für den Schweinehaufen. Emma, die Bäuerin, drückt ein Ferkel gegen ihre Brust. Henner, der Dorfpolizist, holpert mit dem alten Dienstauto betrübt zurück in seine klägliche Dienststube. Und fernab in der nahegelegenen großen Stadt stehen sich 2 Männer in einem gepflegten Salon für gebrauchte PKWs gegenüber. Mit der Kiste bist du sofort auf 200 Max. Ein fetter Ferrari-Sound aus 8 Zylindern. Schade, schade, dass er weg muss. Aber das ist ein feines Geschäft für unseren Salon und fast noch legal. Wir möbeln das Ding ein bisschen auf und spritzen den Lack um. Gelb. Oder was meinst du? In ein paar Tagen bringt ihn ein Kontaktmann nach Minsk. Ich war beim Arzt. Hm? Schön, Minsk. Kennst du Minsk? Die Straßenverhältnisse werden die Karre da zwar gleich ruinieren, aber was interessiert's diese neureichen Weißrussen? Was stehst du rum, Max? Engagement, zähl nach. Hans. $50.000 hat der Russe Cash rübergereicht. Das sieht nicht gut aus. Ach was, kauft sich so ein kleiner Broker ein Ferrari, nun ist er knapp bei Kasse. Ich muss sterben. Na, dann ist ja alles bestens. Nächste Woche meldet er den Ferrari als gestohlen, da ist der dann schon tief im Osten. Aber die Versicherung zahlt. Bald schon. Und nichts, nichts, nichts, nichts, nichts, nichts erlebt, nicht gelebt. Stimmt das nicht? Kein Kind, keine Frau, alles still und starr, nur brav und dumm am Tisch gesessen. Bist du krank? Wollen wir eine kleine Spritztour machen? Entschuldige, Hans, aber die muss ich jetzt alleine machen. Oh! Oh! Max haut Hans die dicke Tüte mit den $50.000 vor den Kopf. Während Hans zu Boden geht, springt Max mit dem Geld in den Ferrari und startet durch. In Sekunden ist er auf 100. Den Rücken von der Wucht der PS ins Leder gepresst, hält er krampfhaft das Steuer und versucht, dieses verrückte Auto auf dem Weg aus der Stadt auf 70 runterzukochen. Monsunartig fängt es zu regnen an. Der benommene Hans hat sich aufgerappelt und nimmt mit der ersten besten Gurke in der hereinbrechenden Dunkelheit die Verfolgung auf. Umsonst. In einer Kurve der Bundesstraße 7 hebt es den Ferrari aus der glitschigen Spur. Max fliegt durch den Wald eine Böschung hinunter, überschlägt sich mehrmals und landet krachend in Emmas Hof. Na, das ist ja mal ein schönes Auto. Hallo? Was für ein wundersamer Motor. Ganz anders als beim Traktor. Und ein Mann ist auch dabei. Hallo? Wohl beim Transport kaputt gegangen. Hallo? Besser ein kaputter Mann als gar keiner. Scheint ja noch zu leben. Kein Gepäck. So ein Auto und nur eine Plastiktüte. Himmel. Himmel, Himmel. Da bete ich jahrzehntelang, lieber Gott, mach mich reich und glücklich. Und das sind Scheine, dick wie Bücherpakete. The United States of America. Fällt mir ein Mann mit Geld vom Himmel und beides nicht zu gebrauchen. Na komm, schwerer als eine Schweinehälfte bist du auch nicht. Max liegt nackt auf Emmas dreckigem Küchentisch. Ohne Scham reibt sie ihn trocken und untersucht seinen bewusstlosen Körper. 7 Falten auf der Stirn. Kein fröhlicher Mann. Keine Schuppen im Haar, aber dafür alle noch braun. Gelbe Augäpfel. Bist du ein Trinker? Nee, kein Mundgeruch. Ohren ohne Schmalz. Zähne in Ordnung. Härchen in der Nase, aber keine Popel. Und klar, ein Mann aus der Stadt. Weiche, weiße Hände. Sieh mal deine Pranken dagegen, Emma. Und erst die Füße. Duften. Keine Schwielen, keine Hornhaut. Der ist noch nie barfuß gegangen. Der ist noch nie barfuß gegangen. Wie kann man nur so sauber sein? Und gut riechen tut er. Dich behalte ich. Auch wenn du ein Verbrecher bist. Tu nicht so harmlos. Kein Gepäck und nur ein Sack voll Dollar. Die kann ich dir aber nicht zurückgeben. Kriegst mich dafür, wenn du willst. Fest dich gut an. Keine Muskeln, kein Fett. Trotzdem weich. Das Glied. Lass mal sehen. Auch bewusstlos. Auch bewusstlos. Na, das wird schon wieder. Emma legt sich Max über die Schulter und schleppt ihn hinauf in ihr dickes Federbett. Zufrieden haucht sie einen Kuss auf seine Lippen, zieht sich ihr unförmiges Regencape über, holt einen Kanister Benzinölgemisch und steckt den Ferrari in Brand. Dann geht sie in den Stall, steckt die Dollartüte in den Koben des gefährlichen Ebers und kuschelt sich an den Bauch ihrer alten riesengroßen Sau. Alles wird gut, denkt Emma müde. Der Großvater ist tot. Alle sind tot. Zum Glück. Alles wird gut. Hey, Henna. Beim Emma brennt. Hat einer von der Freiwilligen wieder gezündet, was? Ah, nur diesmal bei der Richtigen. Soll der ganze Schweinehof abfackeln. Hier schlafen. Was, mein Henna? Die olle Schlampe kriegt dich nicht. Und mit ihrem Mofa-Vibrator-Geknatter wird sie keinen Bauern mehr aufgeilen. Nur um die Würste ist ja ein bisschen schade. Morgen! Bin ich tot? Bin ich in der Hölle? Wo sind meine Sachen? Sie hatten einen Unfall. Und warum bin ich nicht gestorben? Es wäre so einfach gewesen. Wollen Sie Spiegeleier mit Speck? Um Gottes Willen. Eine Schmalzstulle? Nee, hören Sie auf. Alles selbst gemacht. Ich habe auch himmlische Mettwurst. Mir wird ganz schlecht. Wo ist denn der Wagen? Verbrannt. Der verkohlte Rest liegt vorm Haus. Was ist denn passiert? Was ist denn nur passiert? Warum bin ich nicht tot? Das ist ja so entsetzlich. War da nicht noch was im Auto? Was soll da noch gewesen sein? Ja, irgendwas halt. Keine Ahnung. Ich habe sie da rausgezogen und dann fing es plötzlich an zu brennen. Wieso, das hat doch gegossen wie aus Eimern. Der Scheibenwischer kam ja kaum mit. Tja, tut Ihnen was weh? Ja, alles. Ich habe in meinem Waschhäuschen eine Sauna. Die ist angeheizt, das tut den Brennungen gut. Da liegen auch Männersachen rum von meinem Vater. Der hatte so ungefähr ihre Größe. Also ich verstehe überhaupt nichts mehr. Macht nichts. Wenigstens einen Kaffee. Wer hat denn all die Sachen hier hingeschmissen? All den Müll, all den Dreck? Was denn für Müll? Wie können Sie hier essen? Die Katze anfassen und die Finger im Marmeladentopf? Sie stehen wahrscheinlich noch unter Schock. Himbeermarmelade. Das muss Monate, Jahre, ein ganzes Leben muss das gedauert haben, um das hier anzurichten. Die sind vielleicht komisch. Fragen wir doch mal Henna, ist unser Dorfpolizist. Muss ja was ganz Besonderes passiert sein, wenn der seinen Martinshorn tröten lässt. Ja, ich glaube, ich müsste dann doch mal in die Sauna. Das Wrack wird konfisziert. Auf jeden Fall beschlagnahmt, Emma. Karl holt's dann mit dem Kranwagen und bringt zur Untersuchung. Du hast niemanden gesehen? Nö, Hanna. Vielleicht ist ja noch jemand drin im Wagen. Keine Knochen, keine Kohle, alles leer. Das Dach stinkt nach Benzin. Aber der Motorraum scheint intakt. Aha. Und was schlussfolgerst du? Fremdeinwirkung. Der Fahrer ist die Böschung von der Bundesstraße runtergebrettert und hat dann die Kiste angesteckt. Das stinkt mir nach einem Delikt. Halt die Augen offen. Mach ich. Gib Bescheid, wenn was Verdächtiges auftaucht. Wenn dir was passiert wäre. Ich mach dir einen Heiratsantrag. Wirst du sehen, mein Liebchen. Wann gibt's denn wieder Würste? Müll, hatte der Fremde zu ihrer Küche gesagt. Und ausgesehen, als müsse er sich vor Ekel erbrechen. Dafür ließ Emma ihn in der Sauna schmoren. Max lag auf dem Boden und schnappte nach Luft. Emma lachte vor Begeisterung, als sein dampfendes, rotes, splitternacktes Etwas in Richtung Bach raste und zischend ins eiskalte Wasser sprang. Direkt neben der Sule mit dem weichen Schweineschlamm. Danke, dass du mich nicht verraten hast. Steckst wohl in Schwierigkeiten. Bisschen, ja. Macht nichts. Danke. Ich heiße übrigens Max. Emma. Angenehm. Bitte. Schönes Saunahäuschen. Schnitzereien. Sieht aus, als wär's in Russland auf Wanderschaft gegangen und hier hängen geblieben. Hat ein Russlanddeutscher gebaut. Damals. Als die Mauer noch stand? Nee, viel früher. Mit der Grenze dann war's lustig. Da schmissen uns die Grenzer tote Hasen aus dem Todesstreifen rüber. Und unsere Bauern bedankten sich für die Braten mit Wurfgeschossen aus Bananen in Nylonstrümpfen. Ja. Aber ich bin schon ganz blau. Ich meine, du hast mich zwar schon nackt, aber... Ja, klar. Ich hole große Leinentücher. Leg dich einfach in die Hängematte vorm Waschhäuschen. Hab sowieso zu tun. Na, mein schöner Hahn. Was meldest du? Autounfall? Fremder Mann? Dollars? Alles durcheinander? Keine Bange, der Mann kann nicht krähen. Und sei nicht beleidigt. Na komm, mein Hähnchen. Sag mir, welches Schwein ich morgen schlachte. Psst. Großes Geheimnis. Ich muss viel himmlische Wurst machen. Denn ich habe Dollarzigarren zu verstecken. Noch passt unser schrecklicher Eva auf, aber bei dem weiß man nie. Was sagst du da? Im Stall schleicht jemand rum? Die Sonne schien, der Himmel war blau, eine Lerche sang. Fast wie auf der Insel in Mexiko, dachte Max. Er hatte weder eine Vergangenheit, noch quälte ihn die kurze, düstere Zukunft, die ihm der Arzt prophezeit hatte. Er war frei von Gedanken. Und nichts ließ ihn die Rache dürstende Anwesenheit von Hans spüren, dem Henners Tatütata zu Hilfe kam, als er verzweifelt die Bundesstraße nach Spuren seines vom Erdboden verschluckten, durchgedrehten Freundes absuchte. Max döste und Hans schlich durch Emmas Schuppen und Ställe. Lauter antikes Zeug. Gibt's doch nicht. Das ist zumindest eine Entdeckung, Max. Auch wenn ich dir den Hals umdrehe, wenn ich dich finde. Hey! Ah! Suchst du das Gretel? Das ist schon im Ofen, ne? Komm her, damit ich dich schlachten kann. Immer schön ruhig, Mütterchen. Von dir will ich nichts. Ich suche nur was. Gold und Geld, ha? Na komm her, mein Junge, komm. Komm, ich will dir was zeigen. Na nur drei Schritte weiter, da lang. Bist genau am richtigen Ort. Na komm, komm und hier rein mit dir. Was soll denn das? Lassen Sie mich sofort wieder raus. Das ist Freiheitsberaubung. Ich suche nur einen Freund, Max. Ich will nur mit ihm sprechen, dann bin ich wieder weg. Hey, das ist Geiselnahme. Nee, das ist nur der Ort, an dem die Kinder des Hofes seit Generationen eingesperrt wurden. Geben Sie sich bloß keine Mühe. Sie können hier weder ausbrechen, noch kann sie irgendwer hören. Aufmachen! Sofort! Hier gibt's keinen Max, hier gibt's nur einen Einbrecher. Und der sitzt jetzt fest. Das ist ein Missverständnis. Der verbrannte Ferrari im Hof. Ich will doch nur wissen, ob Max lebt. Ja. Ich bringe Ihnen eine Decke und ein Bier. Ah ja. Vielleicht noch ein Stück Wurst. Sie können ja schreien, so viel Sie wollen. Es hören Sie nur die Fledermäuse, die Spinnen, die Ratten und der Uhu. Machen Sie wenigstens Licht. Hier ist Bad Schwarz-Dunkel. Oh. Krisenmanagement. Priorität 1, Freiheit. Priorität 2, Rache. Unterpunkt A an Max, Unterpunkt B an der Verrückten. Mein Handy. Nicht aufgeladen. Schwerer Fehler. Dagmar? Dagmar, nein, ich komme nicht mehr ins Büro. Bitte, es ist jetzt egal, mit wem du nachher ins Kino gehst. Hör mir jetzt zu. Mein Akku ist gleich leer. Mich hat eine Hexe gefangen. Sie glaubt, ich bin der Hänsel. Du musst einen Hubschrauber... Nein, Dagmar, keine Fantasie. Und mach dem Weißrussen nicht auf. Lass meinen Standort orten. Nein, ich verkaufe kein Auto. Ich bin eingesperrt. Bundesstraße. Verbindung unterbrochen. Vom schweren Duft des Heus fiel Hans in einen komatösen Schlaf. Max lag im Waschhäuschen auf einer Strohmatratze, hörte dem Zirpen der Grillen zu und dem Ruf der Käuzchen, und weit weg rückte das tödliche Karzinom, das seine Bauchspeicheldrüse auffraß. Es verschwand das Autohaus und seine saubere kleine Stadtwohnung, in die er nie mehr zurückkehren würde. Ja, Eier esse ich gerne, aber ich habe noch nie gesehen, wie so ein Huhn eins legt. Naja, Schweine kenne ich ja auch nur als Kotelett, abgepackt und plattgeklopft. Dafür war ich noch nie in der Stadt. War immer nur hier. Schindere jeden Tag von früh an, bis ich so zerschlagen bin, als würde der Großvater immer noch hier wüten. Soll ich nur Eier kochen? Nee, ich kann deine Gastfreundschaft nicht länger. Wo willst du denn hin? Ja, ich wollte nach Mexiko, aber nach 10 Kilometern bin ich ja dann hier abgestürzt. Auto futsch, Geld weg, Freundschaft zerstört, Leben hin. Wenn es dir im Waschhäuschen bequem ist... Du, vielleicht ginge Milchreis mit Zucker und Zimt. Das hat mir meine Mutter gekocht, wenn ich krank war. Milchreis? Da habe ich auch Lust drauf. Aber wollen wir nicht vorher in der Küche, also Emma, in der Küche kann man nicht kochen. Wieso? Ich koche da schon immer. Ich bin kerngesund. Ich war überhaupt noch nie krank. Wer hier leben wollte, musste arbeiten. Das haben die mir beigebracht. Da war ich noch so winzig. Und ich wurde nur gehütet und umsorgt. Siehst du mal, meine Eltern haben sich mit ihrer Liebe so verausgabt, dass sie ganz still gestorben sind. Kaum, dass ich erwachsen war. Vermisst du deine Eltern? Nö, überhaupt nicht. Mein Vater war ein feiger Duckmäuser. Wenn der Großvater auf mich losging, hat er sich verzogen. Naja, knallte dann ja auch im Nachbardorf mit dem Motorrad gegen die rote Kirchenmauer. Ist zerschmettert worden wie ein Spatz. Wie ein Spatz? Naja, das sind so ein paar Geschichten. Der Großvater hat jedes Jahr im Frühling eine besondere Vorstellung. Nur für mich. Dass ich stark und unempfindlich werde. Er hat gewartet, bis die Spatzen ihre Eier in der Regenrinne der Scheune ausgebrütet hatten. Dann griff er mit seinen Flossen in die Nester, holte die nackten blinden Spatzen raus und schmetterte sie gegen die Wand. Unnützes Zeug, was frisst und nichts dafür tut, wird vernichtet. Ach, träum heute noch davon. Das hört sich aber gar nicht gut an. Naja, so viel hintereinander habe ich ewig nicht erzählt. Da kommt doch schon wieder der Henner, was der wohl sucht. Ich fürchte nicht. So schlimm? Nee, nee. Ich bin kein Verbrecher. Ich bin ganz harmlos. Trotzdem müsste ich vielleicht ins Gefängnis, aber das geht nicht mehr. Ich werde nichts verraten. Ich muss trotzdem weg. Dollar? Wie kommst du denn auf Dollar, Emma? Na, also, ich guck heute Nacht so in den Sternenhimmel. Und da sieht der aus wie aufgefächerte Dollarscheine. Jetzt sag mal, was würdest du machen mit so fremdem Geld? Amerikanisch? Du hast vielleicht Einfälle. Tauschen? In einem diesbezüglichen Institut? Möglicherweise. Was willst du denn ansonsten mit solchem Papier? Ich sag dir, das sind nur Angstträume wegen der Versteigerung und weil du keine Rechnungen mehr gezahlt hast. Außer für Strom. Du. Des Weiteren muss ich Lotto spielen. Wo kriege ich denn so einen Schein her? Na, beim Flachsmeier, wo ich meine Lakritze kaufe. Bringst mir morgen früh gleich einen mit? Kommst du her mit deinem Blaulicht, damit ich die richtigen Zahlen ankreuze? Ist doch egal, wann du die Zahlen ankreuzt. Losung ist doch erst am Sonnabend. Ja, aber morgen früh habe ich die Eingebung. Jetzt wirst du wunderlich. Und mit Tatütata. Was sollen denn die Leute denken? Dass du der beste Bulle bist in ganz Hessisch-Sibirien. Diese Wurst war einfach göttlich. Freut mich. Selbstgemacht. Wie selbstgemacht? Ich schlachte und mache diese Wurst. So eine schöne junge Frau? Schöne junge Frau. Ich bin Emma. Mach doch nichts. Hans, lassen Sie mich doch einfach raus. Nee. Ich verstehe, dass Sie sich über mich erschrocken haben. Ich saß zu Recht eine Nacht im Verschlag. Aber auch ich war unsouverän. Ich dachte, Sie sind eine alte Hexe mit den Gummistiefeln, dem Kopftuch und diesem Kittel. So einen hatte meine Oma. Der ist von meiner Oma. Na und? Ich habe hunderte davon. Ich könnte sie mir in was Hübscherem vorstellen. Was ist denn mit diesem Max? Wenn ich's kapieren würde. Wir kennen uns seit pränatalen Zeiten. Er war 40 Jahre lang mein bester Freund. Die ganze Schulzeit hat er mich abschreiben lassen. Wir haben immer geteilt. Er war der Stille, ich der Clevere. Was der eine konnte, versuchte der andere erst gar nicht. Ich habe das Autohaus aufgebaut, er wurde mein Prokurist. Ehrlich bis aufs Hemd. Und dann haut er mich dermaßen übers Ohr. Einen Grund gibt's immer. Sie haben da im Hof so eine uralte Zünde abstehen, mit Schwungscheibe. Sowas gibt's gar nicht mehr. Ich würde sie gern in Zahlung nehmen. Mein Mofa? Sind Sie verrückt? Das brauche ich. Aber damit kann man doch nicht mehr fahren. Ich schon. Und wie? Es macht mich glücklich. Das muss doch dermaßen ruppeln. Eben. Was? Nichts. Max hat nichts zu befürchten. Ich will nur wissen, warum er mich mit einem Sack voll Geld niederschlägt und mit dem Verkaufsobjekt flüchtet. Ich muss jetzt ein Schwein schlachten. Ich will zusehen. Da oben ist ein Ast doch. Max stand an der Trauerweide und sah zu Emma und dem Schwein, das ihr vertrauensselig hinterhertrottete. Er ahnte und fürchtete, was kommen würde. Er sah einen Flaschenzug, eine riesige Holzwanne, daneben Eimer und Emailleschüsseln, ein Schlachtbeil. Mein liebes Schweinchen, meine kleine Schwester. Den Dampf aus der Schlachtkammer. Seine Gedärme verkrampften sich. Danke, dass du bei mir warst. Er wusste nicht, ob es von der Krankheit kam oder von seiner Angst. Ich hab dich lieb, mein liebes Schweinchen. Das Schwein legte sich vor Emma auf den Boden wie ein Hund. Es tut nicht weh. Sie streichelte es mit festen Bewegungen. Es tut nicht weh. Klopfte auf seinen Rücken, küsste es auf die Stirn. Siehst du? Und sprach mit ihm. Dann ging alles blitzschnell. Ich hab's dir doch versprochen. Ohne Zögern schnitt Emma dem Schwein mit einem präzisen Schnitt die Kehle durch. Wiedersehen, mein Schweinchen. Das habe ich noch nie gesehen. Das Messer muss ganz leicht durch den Hals gleiten. Ohne Druck. Es hat dir vertraut. Und du nutzt das aus. Schweine sind dazu da, getötet zu werden. Sie leben herrlich und sterben gesund und ohne Angst. Am schlimmsten ist die Angst vor dem Tod, nicht der Tod selbst. Wie, der Tod soll nicht schlimm sein? Naja, nicht, wenn jemand sie festhält. Ich hab's doch geliebt. Und siehst ja an, es hat nicht mal gequiekt. Der Tod von meiner Hand ist ein glücklicher. Ja, und jetzt? Ja, ich müsste meine Hilfe anbieten, aber das bringe ich nicht fertig. Ich mach's immer allein. Das ist eine Drecksarbeit. Männerarbeit. Aber ich hab mir geschworen, dass nie wieder ein Mann auf meinem Hof ein Schwein schlachtet. So wie es früher hier war. Das war schlimm. Die Tiere haben geschrien und sich gewehrt. Die haben alles vollgeschissen. Und dann wurde das Blut aufgefangen, nachdem man ihnen das Gehirn mit einem Bolzen zertrümmert hatte. Sie haben gezuckt und gekrampft und alle Tiere ringsum waren in heller Aufregung. Ich kann nichts anderes, Max. Aber ich kann's anders. Max lief durch die Felder. Er wollte nicht, dass diese unglaubliche Frau ihn weinen sah. Roter Mohn wuchs am Feldrand, Gräser, blaue Kornblumen. Seine Hand streifte über die Ähren und er fühlte, dass er in seinem ganzen Leben nicht stärker gelebt hatte als in den Stunden bei Emma. Als er auf den Hof zurückkam, hing das Schwein gebrüht und gesäubert kopfüber am Haken. Emma nahm die Lunge aus dem offenen Brustkorb und legte sie in Wasser. Schweine sind wie Menschen. Nimmst du es mir mal bitte ab? Nee, bitte nicht. Und die Bauchspeicheldrüse, wo ist die? Die sieht aus wie eine kleine, plattgedrückte Birne hinter dem Magen. Hier, ich glaube, das ist sie. Hier. So ein Nichts? Aus Gewebe? Warum interessiert die dich? Ach, weil sie so unscheinbar ist, aber scheinbar ganz wichtig. Wieso hast du denn deinen Freund bestohlen? Was? Na, sag's einfach. Weil ich vorgestern noch dachte, dass ich Geld bräuchte. Und jetzt? Nicht mehr. Ich würde es ihm zurückgeben, aber es ist ja verbrannt. Ja. Ich wollte eine Hängematte haben am schönsten Ort der Welt. Da hinten am Waschhäuschen habe ich ihn gefunden. Das ist der schönste Ort der Welt? Mhm. Dann muss ich mich nicht grämen, dass ich noch nie weg war von hier? Bist du Ratatouille? Ja klar. Eigentlich gibt's abends Schlachtplatte und Weckewerk. Nee, ich vertrag kein Fett. Mach ruhig dieses Ratatouille. Ich hab hier noch Stunden zu tun. Und beim Wurstmachen darf mir sowieso keiner zusehen. Sonst gelingt sie nicht. Wurst? Und wo kommt die rein, die Wurst? Nein, die Därme. Und in die Blase kommt Sülze. Während Hans in seinem Verschlag vergeblich auf einen Migräneanfall wartete und anfing, eine Spinne zu dressieren, fütterte Emma ihren Fleischwolf. Hatte Wannen voll Hackfleisch, würzte mit Unmengen Knoblauch, Majoran, Muskatnuss, Pfeffer und Salz. Mengte und mischte mit nackten Armen. Füllte die Wurstmaschine, fädelte den Darm auf, eine Wurst und noch eine Wurst und noch eine. Und in jede hinein kam ein Packen Dollar, eng in Frischhaltefolie zusammengerollt. Viele Stunden war Emma in der Wurstküche. Und viele Stunden hatte Max dafür in Emmas Küche geschrubbt, gewischt, geräumt, sortiert und weggeworfen. Ah, Himmel, Herrgott, das darf doch nicht wahr sein. Was hast du gemacht? Wie sieht's denn hier aus? Wo sind meine Sachen? Naja, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Geschirr hier, Gewürze dort, Konserven in der Speisekammer, Müll in einem Haufen vor der Tür. Hab keine Mülltüten gefunden. Wer entscheidet hier denn, was gut ist und was schlecht? Der Dreck kommt weg, der Schmutz kommt weg, das ist doch sonnenklar. Wieso denn? Wieso? Das ist meins! Meine Küche! Was hast denn du angerichtet? Das ist ja furchtbar! Emma, es war ekelhaft. So kann man nicht leben. Alles in Ordnung. Die Ställe, der Garten, die Tiere, das Schlachthaus. Alles mache ich alleine. Alles braucht mich da draußen. Aber hier drinnen war es gut so. Niemand musste hier sein außer mir. Du hast meine Schutzhaut zerstört. Soll ich es wieder dreckig machen? Ich muss jetzt Mofa fahren. Meine Straße rauf und runter. Ja. Emma schob ihre uralte Zündapp auf die selbstgeteerte Straße, schniefte, startete durch und wartete mit durchgestrecktem Rücken auf das befreiende, süße Zittern zwischen ihren Beinen. Nach 600 Metern musste es kommen. Die restlichen 300 fuhr sie dann blind, riss die Maschine kurz vor den Bäumen rum und fuhr in schwungvollen Bögen zurück auf ihren Hof. Nicht so heute. Kein Rütteln, kein Zittern, kein Vibrieren. Nur die Bauern wurden wach und griffen nach ihren Trümmern. Mit Emma stimmt was nicht. Ist doch noch nie so spät auf ihre sündige Schüssel gestiegen, Henna. Jetzt fährt die Schlampe schon nachts, um sich einen runterzuholen. Die Kerle kriegen feuchte Träume und der Bäcker setzt sein fünftes an. Du musst das Mofa konfizieren. Beschlagnahmen. Wegen Unruhestiftung im Dorfumkreis. Schläfst deinen gesunden Polizistenschlaf, mein Stolz. Jetzt ist er fertig. Ich muss eine Qualm. Mein Mofa ist kaputt. Es rüttelt nicht mehr. Ich hab's repariert. Nee, ne? Nicht das auch noch. Erst die Küche, dann das Mofa. Du bringst das wieder in Ordnung, verstehst du? Du machst das wieder genau so, wie es war, oder ich vergess mich. Mensch, dir kann man überhaupt nichts recht machen. In Ordnung. Das Mofa wird wieder rappeln und die Nudeln schmier ich auf den Tisch breit. Soße drüber klettern, das kriegen wir ja auch noch hin. Ich bin ja nur der Max, der Saubere, der Ordentliche, der Panikmacher, wenn irgendwo ein Staubkorn winkt. Hab ich verstanden, Emma. Ich verwüste alles und dann bist du mich los. Du hast es wirklich für mich gekocht? Ich habe auch Weckewerk, tausende Kilokalorien. Weckewerk? Pflaumen geröstet mit Speck, Zwiebeln und Schmand. Dazu Kartoffelklöße. Eine Stereoanlage hast du nicht, Was? Ich hätte sonst Händel aufgelegt. Musik zum Essen. Kenne ich alles nicht. Ist alles fremd. Wie heißt das? Händel. Was wir hier essen. Ratatouille. Schmeckt's? Die Schlachtplatte läuft ja nicht weg. Du, entschuldige, ich glaube, ich schaff's gerade zum Waschhäuschen. Was war denn das? Sollte ein Handkuss werden. Ganz fabelhaft. Hab noch nie so satt gegessen. Ich setz schon Fett an hier im Stall. Aber du verkaufst deine Würste viel zu billig. In Italien kosten die dreimal so viel. Und die französischen mit Knorpel drin und Fettaugen. Igitt. Und teuer. Ach, und die Engländer. Kennst du englische Wurst? Die machen da Papier rein und manchmal sogar Stoff. Du spinnst. Wir fahren hin und dann sie selbst. Du willst mich reinlegen, aber der Schlüssel ist hier tief in meinem Kittel. Nee, ich will hier vorläufig nicht mehr raus. Das ist keine Geiselnahme, das ist eine Zäsur. Das ist Schicksal. Verstehst du? Dein Verschlag, Bad Schwarz-Dunkel, das wird ein neuer Trend. Ein Event. Nicht meditieren und schweigen, sondern im Dunkeln hocken bei Wurst und Brot. Ich muss drüber nachdenken. Das lässt sich vermarkten. Emma, dein Hof ist eine Goldgrube. Nun fass dich mal wieder. Deine Schweine. Wie viel Quadratmeter hat jedes zum Leben? Viel halt. Vom Bach zur Sule, unter der Eiche bis zum Stall, durch die Wiesen. Natur. Eine Gemeinschaft unter der Sonne. So etwa. Und sonst, was machst du mit ihnen, dass sie so gut schmecken? Ich hab sie lieb, nix weiter. Wie lieb? Ich sprech mit ihnen, kraule sie, streicheln, klopfen, knuddeln. Und einen Kuss auf die Schnauze gibt's auch. Das glaubt mir wieder kein Mensch. Glückliche Schweine. Happy Pigs. Emma, damit werden wir reich. Kannst du mein Handy aufladen? Ich muss mit Amerika telefonieren. Und sag Max, dass ich ihm nicht mehr böse bin. Max ist wirklich bei mir. Und ich mag ihn so sehr. Hä? Max hat was mit einer Frau? Das ist ja mal was ganz Neues. Ja, und es tut ihm so leid, dass das Geld verbrannt ist. Was sind schon $50,000? Dann lasse ich dich jetzt raus, ja? Ja, Emma. Du! Nee. Luder, du! Nein, ich kann hier nicht sein, bitte. Mach auf, bitte. Ich wollte auch nicht hier sein. Irgendwo da draußen wartet ein krimineller Weißrusse auf mich. Der hat eine Mordswut. Der macht mich fertig, wenn er das Geld nicht wiederbekommt. Und ich knöpfe mir jetzt deinen Max vor. Max hatte in der Nacht entsetzliche Schmerzattacken. Sein gesamter Bauch schien zu brennen. Die Beine waren geschwollen und drückten ihn wie mächtige Gewichte nach unten. Er musste diesen Hof verlassen. Diese verrückte, einmalige Frau, die ihm ein bisschen verliebt schien. Er war ja schon halb tot. Er durfte keine Hoffnung wecken, wo es keine Hoffnung mehr gab. Hattens? Max? Wie siehst du denn aus? So kann ich dich ja nicht mal zusammenschlagen. Ja, und du? Wie siehst du aus? Hast du tagelang im Heu gelegen? Ja, sehr komisch. Wo ist das Geld? Verbrannt. Nein, sie hat es. Ich weiß es. Sie hat den Ferrari angezündet und das Geld versteckt. Wo ist Emma? Niemals geht ein Ferrari in Flammen auf, wenn eine Böschung runterfällt. Nicht mal so eine gezinkte Rostlaube, wie der es war. Es ist verbrannt, basta. Du kriegst meine Lebensversicherung. Warte ich 40 Jahre, bis du stirbst? Nur ein paar Wochen. Das ist nicht wahr. Bauch, Speicheldrüsenkrebs, Metastasen überall. Ich soll in eine Schmerzklinik, weil ich es bald nicht mehr aushalten werde. Da bin ich durchgedreht. Ich wollte weg. Ich hätte dir doch geholfen. Und wenn nicht? Nee, Max, nee. So behandelt man keinen Freund. Nun fang nicht an, mich zu küssen. Weiß sie es? Nein. Aber sie kennt kranke Tiere. Jetzt sind wir quitt, du Schuft. Prost, Emma. Prost, Max. Auf das verbrannte Hab und Gut. Habt ihr euch versöhnt? Haben wir. So, und jetzt, mein liebes, dick geladenes Handy, haben wir eine Leitung nach Amerika. Hallo, Jim. Hans speaking, Germany. Yes, right. I've got a marketing idea. Extraordinary, I tell you. No, you never heard. Here's someone, a woman, who has got pigs. She makes sausages made from her pigs. Ich verstehe kein really Wort. Er verkauft dein Lebenswerk. Ich vertraue ihm. Aber was erzählt er denn da? Stress, alles, was du ihm erzählt hast. Jim. Auf Amerikanisch? Listen, so my idea is to sell every kind of pork made from those happily pigs. And we call it, listen, happy pork. You got it? Der war zu lange eingesperrt. Das Auto, das Hans vor Tagen an der Bundesstraße 7 Richtung Norden abgestellt hatte, war abgeschleppt. Die städtische Taxizentrale weigerte sich, einen Wagen zum Kilometerstein 52,5 zu schicken, weil noch nie ein Mensch dort war. Emma erschrak über ihre eigene Courage, als sie Hans anbot, ihn mit ihrem alten Traktor zu transportieren. Aber so kam es, dass der Motorfreund Hans mit einer Spitzengeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern auf dem harten Beifahrersitz des uralten Gefährts in die Stadt holperte. Mit einem Arm hielt er sich, mit dem anderen das geschenkte Ferkel, das sich den Fahrtwind in die Schnauze wehen ließ. Max! Max, ich war in der Stadt. Über riesige Kreuzungen rüber und an Ampeln gehalten und Busse, Menschen, Autos, Geschäfte. Und du, ich hatte überhaupt keine Angst. Und hier, guck mal, eine Stereoanlage mit Händel und Mohrenköpfe. 20 habe ich schon gefuttert. Und ein Kostüm, guck mal, na? Hans hat mir Vorschuss gegeben. Und Weißwein. Max? Ich habe alles vollgekotzt. Tut mir leid, Emma. Es kam oben und unten raus. Ich mach's weg. Ich mach das gleich alles sauber. Es kommt davon, wenn man kein Fleisch isst. Wollen wir die Sauna heizen? Krank soll man nicht in die Sauna. Wenn du mitkommst, brauchst du doch nicht genieren. Sie schämten sich noch ein bisschen voreinander. Aber endlich lagen sie unter einer Decke. Heiß und kalt. Emmas Brüste wölbten sich ihm entgegen. Rund. Alles rund. Der Schmerz zog sich diskret zurück. Und Max wurde stark. Er erhob sich mit kräftigen Flügelschlägen, kreiste über den Dächern des Dorfes und zog Emma mit sich fort. Ich war so einsam gewesen, dass es im Hals gebrannt hat. Max, das mit dem Geld. Ist mir egal. Ich hab's genommen. Ich weiß. Ich habe einen Dollarschein gefunden im Stall. Es ist egal. Und Hans? Der braucht es nicht mehr. Ich habe so auf dich gewartet. Lass uns jede Minute genießen. Magst du Coq-au-Vin? Ist das was Unanständiges? Das ist Huhn in Wein gekocht. Du hast zu essen. Ich kenne Huhn nur in Wasser, aber mach das mal für uns. Wein ist da und Huhn kommt sofort. Emma! Das ist ja fürchterlich. Ich will nichts, ich will aber auch gar nichts damit zu tun haben. Wieso? Du wolltest doch einen Huhn. Ja, aber doch nicht den Kopf abschlagen. Ja, wolltest du es mit Kopf kochen? Oder willst du es lebendig mit Federn in Wein legen? Ich will ein vernünftiges Huhn vom Markt oder ein tiefgefrorenes. Was meinst du, wie es dorthin kommt? Selbstmord? Nee, Emma, ich bin das nicht gewohnt. Kopf ab, Hals ab, Bauch auf. Ja gut, dann gibt's eben wieder Ratatouille. Aber ich will dir doch was Besonderes kochen. Dann lass es uns rupfen und ausnehmen. Guck mal. Die dort ist die höchste Henne im Staat. Sie hat das prächtigste Federkleid, weil sie am besten frisst, weil sie stolz ist und deshalb aufrecht geht. Und an ihrem Nacken hat sie eine kahle Stelle. Komm, reiß mir ein paar Federn aus. Du bist genau richtig. Ja, aber du bist so dünn. Ich spüre deine Knochen. Ich war schon immer so. Bist du nicht doch ein Arzt? Psst. Emma, ich will verlängern. Verlängern bis in alle Ewigkeit. Was für ein Glück, dass ich den Unfall überlebt habe. Menschenskind, was für ein riesiges Lagerfeuer. Ich denke, das brennt doch schon wieder bei Emma auf dem Hof. Was machst du denn, wenn man auf dich nie aufpasst? Ich verbrenne den Großvater. Der ist doch schon lange tot. Weiß nicht, warum ich den ganzen Plunder aufgehoben habe. Uniform, Lederstiefel, Kleiderbügel, Lederriemen, Parteibuch. Ihr geht ins Feuer. Weg damit. Weg. Ich kenne ihn noch. Der war ein ganz schönes Schwein. Vergleich den nicht mit einem Schwein, ja? Willst du mich nie heiraten? Mutti stopf ich das Maul. Ah, lass mal, Henna. Bist mein einziger Freund hier. Sollst doch so bleiben. Wenn du meinst. Bei dir weiß man wirklich nie, woran man ist. Aber wenn du mich brauchst, weißt du, wo ich wohne. Kannst du nicht schlafen? Ich musste daran denken, wie ich als Kind mal durch die Luke in den Schweinestall gefallen bin. Da war ich noch klein, ich konnte gerade laufen. Niemand hat's gemerkt. Und die Sau hat gerade geworfen. Das sind die unberechenbar und gefährlich. Aber sie hat mich nicht weggebissen oder zertrampelt. Sie hat mich aus ihren Zitzen trinken lassen, neben ihren eigenen Kindern. Und dann hat sie mit ihrer groben, festen Zunge mein Gesicht geleckt. Meine wahre Mutter war eine alte Sau. Und ich habe jahrelang ihre Kinder geschlachtet. Das war dein Beruf? Ja. Ich kann's wohl nicht mehr. Will ich das mit den Knickohren, warst du mit ihm im Bach, nämlich das Braune, hat sich's an deinen Beinen geschubbert, dem Gestreiften. Emma, hör mal die Stille. Immer war Lärm in der Stadt. Diese Anstrengung, all die Geräusche zu ertragen. Manchmal hat er mich gewürgt und geschüttelt. Dieser Krach. 40 Mal Weihnachten, aber jetzt ist zum ersten Mal stille Nacht. Bleib bei mir, Max. Ja. Ich würde so gern mit dir nach Mexiko. Max, Max. Und so rumpelte der Traktor noch einmal in die Stadt. Erst als der Standesbeamte sie fragte, welchen Namen sie tragen wollten, erfuhren sie ihre Nachnamen. Emma Wachs und Max Bienen. Max weigerte sich, Emmas Namen anzunehmen. Max Wachs klänge ja wie Hundegebell. Und der Doppelname Bienenwachs ginge wohl auch nicht. So beantragte Emma Bienen im Schnellverfahren den ersten Reisepass ihres Lebens. Und Max buchte einen Flug nach Cancun in Mexiko. One way. Entschuldige, ich habe auf dein Hochzeitskleid gebrochen. In Zukunft brichst du, ohne dich zu entschuldigen. Dieser Schmerz ist wie ein Despot. Er beherrscht alle Körperteile. Ich wollte in keine Schmerzklinik, aber ich will auch nicht vor deinen Augen so jämmerlich krepieren. Im Golf von Mexiko, Emma, da gibt es Pelikane, die fangen im Flug die Fische und das Wasser ist so unglaublich blau. Ich hatte eine Reise im Preisausschreiben gewonnen. Ich wollte nicht hin, ich hatte Angst vor dem Flug, vor dem Wasser, vor den fremden Menschen, den Insekten. Aber Hans hat mich getreten und es wurde die schönste Reise meines Lebens, bis ich zu dir kam. Hilf mir, Emma. Wie denn? Der Tod durch dich ist ein glücklicher Tod, hast du gesagt. Soll ein Mensch schlechter sterben als ein Schwein? Das kann ich nicht. Doch, Emma. Doch. Ich bitte dich. Es tut doch nicht weh. Nie wieder würde Emma ein Messer in die Hand nehmen. Nie wieder. Es war die größte Anstrengung, die sie je vollbracht hatte. Sie hatte sich das Liebste genommen und wusste, dass es richtig war. Max lag in ihrem Bett. Noch einmal küsste sie ihn, dann öffnete sie alle Türen, alle Luken, jedes Tor. Der Hahn gab keinen Laut von sich. Alle Tiere schwiegen, selbst die Vögel und der Wind. Oha, der ist aber tot. Abgeschlachtet hat sie den. Und sie hat's mir gesagt, wer mir den Hof nimmt, den stech ich ab. Das hat sie angekündigt. Herr Eber hat unseren Vorgarten verwüstet und ihr Hahn hat sich an Bäckers Henne vergriffen. Die kommt nicht weit. Die geht ab. Der Mann war aber krank. Gelbsucht, geblähter Bauch. Da muss man kein Arzt sein. Ja, was? Traktor mit Kennzeichen HOG-CK58, vereinsamt vor Haupteingang des Flughafens aufgefunden? Aus meinem Revier? Verstanden. Na, das ist ja mal was. Abgestochen. Mit dem Messer hier. Hab's im Hof gefunden. Alles voller Blut von dem da. Aha. Das hier, Mutter, ist die Mordwaffe. Und die einzigen Fingerabdrücke, die ich darauf erkennen kann, werden deine sein. Also, du hast sie wohl nicht mehr alle. Noch einen Ton, Mutti. Noch ein falsches Wort und ich bringe dich ins Zuchthaus. Hast du verstanden? Na ja. Ist ja gut, Henna. Der Mann liegt hier und ist gestorben. Lassen es dabei. Ein Herr Max Bienen, gestorben bei Emma Wachs, ohne Fremdverschulden. Kriegt er meinen Rollkragenpullover an? Der Landarzt bestätigt blanko den Totenschein, hab ihn oft genug besoffen am Steuer erwischt. Nun gucke mal hier, ein Zettel mit Emmas Schrift. Die frischen Würste in der Trockenkammer gehören dem Autohaus Hilfinger, Emma. Na, die sind doch frühestens Weihnachten reif. Wenn Emma das so will, kriegt dieses Autohaus Würste. Aber nicht die frischen, sondern die abgehangenen. Das ist bestimmt in Emmas Sinn. Dann nehmen wir die frischen mit zu uns. Dass du dich nicht schämst, Mutti. Emma blieb für immer in Mexiko. Einige Monate nach ihrer Ankunft brachte sie ein gesundes Mädchen zur Welt. Wenn Emma Pelikane sah, wusste sie, dass auch Max ein neues Leben gefunden hatte, in einem heilen Körper. Emmas Glück. Nach dem Roman von Claudia Schreiber. Hörspielbearbeitung Andrea Czesinski. Es sprachen Emma, Gabriela Maria Schmeide, Max, Martin Reinke. Hans, Wolfram Koch. Henna, Peter Kurt. Hennas Mutter, Monika Bleibtreu. Erzähler, Friedhelm Tock. Henna organisierte wie jedes Jahr mit der Freiwilligen Feuerwehr eine Hilfslieferung nach Weißrussland. Emmas Kittel, die alte Wäsche, die letzten Würste und Schinken gingen mit. Und so kam es, dass bei so manch einer weißrussischen Familie beim Aufschneiden der dicken Wurst eine Dollarzigarre auf den Gabentisch fiel. Dort trank man auf den edlen Spender und wünschte ihm ein langes und gesundes Leben. Technische Realisation: Katja Zeitler und Sabine Kaufmann. Regieassistenz: Stefanie Philips. Musik: Sabine Wortmann. Regie: Andrea Ghetto. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2005. Ich hab's versprochen, Max. Emma wird von Happy Pork leben können. Bis in alle Ewigkeit. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.